Farbe und viel lauter schöne Sachen. So waren die Zutaten, aus denen die perfekten kleinen Mädchen hergestellt werden sollten. Süß wie Zucker, scharf wie Pfeffer und bunt und viel lauter schöne Sachen. So waren die Zutaten, aus denen die perfekten kleinen Mädchen hergestellt werden sollten. Aber Professor Jutonium fügte dem Gebräu aus Versehen noch etwas anderes hinzu. Die Chemikalie X. Und so wurden die Powerpuff Girls geboren.